Erster Gott sprach diese Worte. Zweiter, ich bin Jahwe, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten geführt. Dort wart ihr Sklaven. Dritter, du sollst keinen anderen Gott haben. Nur mich. Vierter, du sollst keine Götterbilder machen. Mache kein Bild von Dingen im Himmel. Mache kein Bild von Dingen auf der Erde. Mache kein Bild von Dingen im Wasser. Fünfter, du sollst diese Bilder nicht anbeten. Ich bin Jahwe, dein Gott. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich bestrafe Kinder für die Fehler der Eltern. Das gilt für Leute, die mich hassen. Sechster, aber ich bin gut zu denen, die mich lieben. Ich bin gut zu denen, die meine Gebote halten. Das gilt für viele Menschen. Siebter, du sollst den Namen Jahwes nicht missbrauchen. Jahwe bestraft, wer seinen Namen missbraucht. Achter, denke an den Sabbat. Halte diesen Tag heilig. Neunter, 6 Tage sollst du arbeiten. Mache deine Arbeit. Zehnter, der 7. Tag ist der Sabbat für Jahwe. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Dein Sohn, deine Tochter sollen nicht arbeiten. Dein Sklave, deine Sklavin sollen nicht arbeiten. Dein Vieh soll nicht arbeiten. Der Fremde bei dir soll auch nicht arbeiten. 11. Jahwe hat Himmel und Erde in 6 Tagen gemacht. Er hat auch das Meer gemacht. Am 7. Tag ruhte er. Darum hat Jahwe den Sabbat gesegnet. Er hat ihn heilig gemacht. 12. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange leben. Du wirst in dem Land leben, das Jahwe dir gibt. 13. Du sollst nicht töten. 14. Du sollst nicht die Ehe brechen. 15. Du sollst nicht stehlen. 16. Du sollst nicht falsch über deine Nächsten reden. 17. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten wollen. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten wollen. Du sollst nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin wollen. Du sollst nicht seinen Ochsen oder Esel wollen. Du sollst nichts wollen, was deinem Nächsten gehört. 18. Das Volk sah Donner und Blitze. Sie hörten Trompeten. Sie sahen den Berg rauchen. Das Volk hatte Angst. Sie zitterten und blieben weit weg. 19. Sie sagten zu Mose, sprich du mit uns. Wir wollen hören. Gott soll nicht mit uns sprechen. Sonst sterben wir. 20. Mose sagte zum Volk, habt keine Angst. Gott ist gekommen, um euch zu prüfen. Er will, dass ihr Respekt vor ihm habt. Dann werdet ihr nicht sündigen. 21. Das Volk blieb weit weg stehen. Mose ging zum dunklen Gewölk. Dort war Gott. 22. Jahwe sprach zu Mose. Er sagte, sprich zu den Israeliten. Ihr habt gesehen, ich habe vom Himmel zu euch gesprochen. 23. Macht keine Götterbilder aus Silber. Macht auch keine Götterbilder aus Gold. 24. Baue mir einen Altar aus Erde. Opfere darauf Schafe und Rinder. Ich werde dir sagen, wo du mich anbeten sollst. Dort werde ich zu dir kommen und dich segnen. 25. Wenn du einen Altar aus Steinen baust, nimm keine bearbeiteten Steine. Wenn du Eisen benutzt, machst du die Steine unheilig. 26. Gehe nicht auf Stufen zu meinem Altar. Sonst sieht man deine Blöße.